Angelika, Angelika, du warst einmal so wunderbar. Mit uns war einfach alles klar. Du warst genügsam und so biegsam, Angelika, Angelika, Angelika, Angelika. Angelika, Angelika, das war doch alles absehbar. Es war mir klar, du suchst Gefahr. Du wolltest mir eine Bitte sehr, Angelika, Angelika, Angelika, Angelika. Angelika, das ist nicht mein Geschmack. Schnack, schnack. Angelika, das geht mir auf den Sack. Sack, sack. Angelika, Angelika, nach dem nächsten Haushaltsjahr war nichts mehr, wie's vorher war. Kann die Schulden nicht mehr dulden, Angelika, Angelika, Angelika, Angelika. Angelika, Angelika, das ist alles so unfassbar. Aus die Kohle raus, Schluss aus. Bin jetzt pleite, so ist das weiter, Angelika, Angelika, Angelika, Angelika. Angelika, das ist nicht mein Geschmack. Schnack, schnack. Angelika, das geht mir auf den Sack. Sack, sack. Angelika, Angelika, das eine, das ist dir nur klar. Bleib bloß weg, hat keinen Zweck. Bin jetzt krank, bin jetzt blank, Angelika, Angelika, Angelika, Angelika. Angelika, Angelika, hoffentlich war der Tod schon da. Und die Pest gibt dir den Rest. Du sollst heulen, wünsch dir Beulen, Angelika, Angelika, Angelika, Angelika. Angelika, das ist nicht mein Geschmack. Schnack, schnack. Angelika, du gehst mir auf den Sack. Zack, zack, zack. Total auf den Sack.